Die Angst in ihren Augen und das Messer in der Brust. Aber diesen Zwang, einen Menschen zu quälen, den habe ich nie ablegen können. be seen. Reduced. Perhaps even eliminated. Every inflection, lie.